19.30 Uhr, hier ist RIAS Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Nachrichten. Sowie über RIAS 2 anschließend unsere Sendung Kommentare und Berichte. Die palästinensischen Terroristen, die auf dem Flughafen Fiumicino bei Rom heute Mittag zahlreiche Flugreisende einer Pan-Am-Maschine mit Handgranatenwürfen töteten oder verletzten und anschließend ein Lufthansa-Flugzeug nach Athen entführten, haben den griechischen Behörden inzwischen über Funk mitgeteilt, sie hätten die erste ihrer Geiseln erschossen. Weitere Exekutionen würden folgen. Bei den Geiseln handelt es sich um die deutschen Besatzungsmitglieder und um italienische Flughafenpolizisten. Einer der Insassen der Maschine liegt nach Angaben der Luftpiraten gegenüber dem Kontrollturm im Sterben. Über seine Identität wurde nichts mitgeteilt. An den Verhandlungen mit den Terroristen nehmen zwei griechische Minister sowie die Botschafter der Bundesrepublik und Italiens in Athen teil. Bei dem Massaker, das die Palästinenser in Fiumicino anrichteten, sind einem Pan-Am-Sprecher zufolge mindestens 21 Mitreisende getötet und weitere 40 zum Teil schwer verletzt worden. Unter den Todesopfern befinden sich zwei marokkanische Minister. Über die Zahl der Terroristen, die bei der Abfertigung auf dem italienischen Flughafen plötzlich Maschinenpistolen aus ihrem Gepäck gezogen und sich den Weg aufs Rollfeld freigeschossen hatten, lässt sich ein klares Bild nicht gewinnen. Unterschiedlichen Darstellungen der Nachrichtenagenturen zufolge soll es sich um 3 bis 6 Personen handeln. Sie verlangen von den griechischen Behörden die Freilassung der beiden Palästinenser, die am 5. August auf dem Athener Flughafen einen Anschlag verübt hatten. Rechtzeitig zur heutigen Sitzung des Wirtschaftskabinetts, auf der die von der Bundesregierung am Mittwoch zu beschließenden konjunkturpolitischen Schritte vorbereitet wurden, hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung das angeforderte Sondergutachten vorgelegt.